Schiffe lichten sich ab. Vom Himmel kommt eine tödliche Fracht. Zu tausenden Stürmen Soldaten an Land. Ihr rotes Blut färbt den Sand. Die Gaben der Gäser reißen die Reihen. Viele Soldaten sind durch sie gefallen. Bei Trommelfeuer im Morgenrot. Ein Treffer in der Brust und sofort tot. Viele Soldaten in einer Schlacht, keine Chance gegen diese Übermacht. Sie wurden einfach überrannt, mussten sterben für ihr Vaterland. Die Gabel der Gäser reißen die Reihen. Viele Soldaten sind durch sie gefallen. Bei Trommelfeuer im Morgenrot. Ein Treffer in der Brust und sofort tot. Zerrissene Leiber und doch noch am Leben. Nicht jeder ist den Verletzungen erlegen. Ein Gemetzel, das es noch nie gab. Die Normandie wurde zum Massengrab. Die Normandie wurde zum Massengrab. Die Gaben der MG zerreißen die Reihen. Viele Soldaten sind durch sie gefallen. Bei Trommelfeuer im Morgenrot. Ein Treffer in der Brust und sofort tot. Die Gaben der MG zerreißen die Reihen. Viele Soldaten sind durch sie gefallen. Bei Trommelfeuer im Morgenrot. Ein Treffer in der Brust und sofort tot. Sind diese Fragen überhaupt noch? Nur der Stärkste überlebt im Kampf um die Zeit. Es ist nur die Frage, wann ist es soweit? Das Ende kommt, dann bist du ganz allein. Was danach kommt, bleibt auf ewig geheim. War es das wert? Und war es so richtig? Sind diese Fragen überhaupt noch wichtig? In den letzten Sekunden in deinem Leben, was du getan hast, war alles vergeben. Und warst du richtig? Sind diese Fragen überhaupt noch wichtig? In den letzten Sekunden in deinem Leben, was du getan hast, war alles vergeben. Alter Mann, was haben sie dir angetan? Sie haben dich beleidigt, deine Ehre beschmutzt, deine Würde sollte immer unantastbar sein, doch sie beschimpfen dich noch heute als Nazi-Schwein. Jetzt liegst du da in deinem Sarg, du hast es nicht mehr geschafft, kämpfen gegen die, die das Land entweihen. Jetzt liegst du da, du hast es nicht mehr geschafft, dein Vaterland zu befreien. Und jetzt bist du nicht mehr da, bist wie vom Winde verweht. Wir denken immer daran, es ist noch nicht zu spät. Einen Weg von Freiheit und Gerechtigkeit, wir werden ihn gehen. Der Sieg ist nicht mehr weit. Nur an uns, wie wir einmal leben. Für unsere Zukunft hast du alles gegeben. Deinen Tod kann ich bis heute nicht verschmerzen, doch die Erinnerung an dich halte ich fest in meinem Herzen. Du warst immer tapfer und zu jeder guten Tat bereit, deshalb halten wir dich in Ehren bis in alle Ewigkeit. Jetzt liegst du da in deinem Sarg, du hast es nicht mehr geschafft, zu kämpfen gegen die, die das Land entweihen. Jetzt liegst du da, du hast es nicht mehr geschafft, dein Vaterland zu befreien. Und jetzt bist du nicht mehr da, bist wie vom Winde verweht. Wir denken immer daran, es ist noch nicht zu spät. Einen Weg von Freiheit und Gerechtigkeit, wir werden ihn gehen. Der Sieg ist nicht mehr weit.

anscheinend waren wir immer die Bösen. Unseren Weg habt ihr mit Steinen verbaut. Wahrhaftig habt ihr euch eine Menge erlaubt. Doch jetzt ist Schluss mit eurem Lügenstück. Wir haben nur eine Heimat, Kamerad, schau zurück. Ihr werdet es schon sehen, wie sich unser Land wendet. An den Abgrund getrieben, ihr habt es so gewollt, nur der letzte Weg geblieben. Unser Kampfeinsatz, der rollt. Nun gibt es keinen Weichen, nun gibt es kein Zurück. Wir haben nur eine Heimat. Kamerad, ich wünsch dir Glück. Auf, Kamerad, jeder Treffer sei gesegnet. Die letzten Jahre wurde viel zu viel geredet. Viel zu lange haben wir unsere Zeit verschwendet. Ihr werdet es schon sehen, sich unser Land wendet. Diesen Krieg habt diesmal ihr begonnen und ein Stück fest, ihr habt noch nicht gewonnen. Der Kampf ist unser, in Deutschen steht, es gibt euch einen Rat, fangt an zu beten. Wir haben nur eine Heimat, für die wir leben. Und die Schwäche, die ihr zeigt, kommt uns gerade gut gelegen. Auf, Kamerad, jeder Treffer sei gesegnet. Die letzten Jahre wurde viel zu viel geredet. Viel zu lange haben wir unsere Zeit verschwendet. Ihr werdet es schon sehen, wie sich unser Land wendet. Sie wünscht sich, sie wäre nie geboren. Sie fühlt sich allein, fühlt sich nicht verloren, für sie ist es die größte Qual. Er sagt, das macht jeder, das ist ganz normal. So lässt sie es über sich abgehen, aber trotzdem kann sie es nicht verstehen. Als perverses Schwein wurdest du geboren, in diesem Leben hast du verloren. Drum fordern wir für alle Länder Todesstrafe für Kinderschänder. Für eure Taten sollt ihr büßen, ihr sollt euer Leben nie wieder genießen. Die Erfahrung zeigt, dass Therapie nichts nützt, nur euer Tod kann Kinder schützen. Dann wird er sie schlagen und schafft niemand Verdacht und zeigt ihn an. Nach mindestens 2 Jahren fässt er sie wieder an. Als perverses Schwein wurdest du geboren, in diesem Leben hast du verloren. Drum fordern wir für alle Länder Todesstrafe für Kinderschänder. Für eure Taten sollt ihr büßen, ihr sollt euer Leben nie wieder genießen. Die Erfahrung zeigt, dass Therapie nichts nütze, nur euer Tod kann Kinder schützen. Wenn ein Sternlein erst erlischt von ihren Strahlen, verblendet ist die Zeit, wo es nun endet. Wo es nun endet. Wo alles endet. Geh auf mein Licht, dass du die Schatten endlich brichst. Stolz im Himmelsrot, dem Stern bringst du den Tod. Stehst stolz im Himmelsrot, dem Stern bringst du den Tod. Dem Stern, dem Stern bringst du den Tod. Hört auf, hört endlich auf, seid ihr zu zu feige, stolz zu sein. Zu sein! Wann kann keiner sagen, wann 100 Jahren begann es selbst zu denken. Es befreite sich von einem fremden Lenken. Sein Schicksal nahm es selbst in die Hand. Doch es wurde zerstört und seine Erde verbrannt. Doch ihr wisst, es ist noch nicht tot, noch nicht geschlagen. Es kommt wieder das Sonnenrot. Wann kann keiner sagen? Wann? Wann ist es endlich soweit? Genommen, zum Schuldigen gemacht, die Meinung übernommen, verbrannt die Fahnen, zerstört die Kultur, entfacht von dem Feind, der es verächtete nur. Doch ihr wisst, es ist noch nicht tot, noch nicht geschlagen, es kommt wieder das Sonnenrot. Wann kann keiner sagen? Wann? Wann ist es endlich soweit? Stahl, Gitter aus Stahl, kaltes Metall, kaltes Metall. schalte durch mein Kamerad. Die Stunde der Freiheit naht. Dann stehst du wieder in einem anderen Licht, das die Schatten der Vergangenheit bricht. Dass die Schatten bricht. Gitterstahl, Gitterstahl, kaltes Metall, kaltes Metall. Die Mauern so hart den ganzen Tag. Gitterstahl, Gitterstahl, kaltes Metall, kaltes Metall. Die Mauern so hart den ganzen Tag. Quiet, please. You, the members of the right-wing music group Nordfront, have been charged with being involved in terrorist and conspirative activities, causing people to think about the nation and the nation's pride. How do you plead? Not guilty! of the way I choose to live. Not guilty for something my grandparents never did. Not guilty for the crimes in this land. Not guilty for the crimes on my own hands. Not guilty for the drugs down the streets. Not guilty for my shoulder face the heat. Not guilty for the betrayal of my nation. Not guilty for my culture's devastation. Say that punishment fits crime. Break the law, you'll be a target. The man is judged by his deeds. Who the hell is come and flee? Sometimes I feel like I'm in prison outside, where there's nowhere to run and there's nowhere to hide. But when the system fails, no one understands why I must take the law into my own hands. Not guilty. Society is so sick. Not guilty that time I'm starting to tick. Not guilty for perverts running free. Not guilty if you want me to live in captivity. Not guilty for my morals and my pride. Not guilty my truth and honesty I abide. Not guilty of these ever-changing days. Not guilty and I never change my ways. Say that punishment fits crime. Break the law, you do your time. A man is judged by his deeds. Who the hell has come unfree? Sometimes I feel like I'm in prison outside, where there's nowhere to run and there's nowhere to hide. But when the system fails, no one understands why I must take the law into my own hands. Say that punishment fits crime. Break the law, you do your time. A man is judged by his deeds. Who the hell has come unfree? Sometimes I feel like I'm in prison outside, where there's nowhere to run and there's nowhere to hide. But when the system fails, no one understands why I must take the law into my own hands. We are strangers in our land. even often ask my grow-up son. And I lie when I tell him there was nothing I could have done. I could have opened my eyes, I could have made the right decision. But then I would risk my luxuries and television. By everything we have lost, take a look at our land. Because for now we have become strangers in our land. We are strangers in our land. We are strangers in our land. We are strangers in our land.